Teil deines Blutes, der Teil des Stolz und vollen Mutes. Für dein Land, da musst du alles geben, nur so wird Deutschland dir einst wieder leben. Vorwärts, Kamerad, für die neue Zeit, auf geht Deutschland, jetzt ist es soweit. Wenn unsere Fahne dir einst wieder weht und der Phönix aus der Asche sich erhebt, Deutschland! Nach der Freiheit, da musst du streben. Der Skinhead holt, das ist mein Leben. Im Winde, da wehen die alten Fahnen, im Gedenken an unsere Ahnen. Vorwärts, Kamerad, in die neue Zeit. Auf geht Deutschland, jetzt ist es soweit. Wenn unsere Fahne der einst wieder weht und der Phönix aus der Asche sich erhebt, Deutschland! Lehre deinen Kindern die Gefahren, um sie vom Multikulti zu bewahren, dass ein wahrer Deutscher keine Drogen nimmt und auch mit uns stolz sein Leben bestimmt. Vorwärts, Kamerad, die neue Zeit. Auf geht Deutschland, jetzt ist es soweit. Wenn unsere Fahne der einst wieder weht und der Phönix aus der Asche sich erhebt, Deutschland! Der Staat versucht über uns zu richten, doch sie werden uns niemals vernichten. Der nationale Widerstand marschiert, diese Bunden haben uns lange genug regiert. Vorwärts, Kamerad, in die neue Zeit. Auf geht Deutschland, jetzt ist es vorbei. Denn unsere Fahne wird jetzt wieder wehen und Deutschland wird auch erstickt, jawohl!